Grammatik, Seite 156, oben. Kleiner. Mais pequeno. Eine Nummer größer. Um número acima. Eine Nummer kleiner. Um número abaixo. Grammatik, Seite 156, unten. Dort drüben. Além.